Könnt ihr mich hören? Kommt näher. Ihr habt eine weitere geheimnisvolle Insel gefunden. Es ist die Insel Nummer 2. Sie erzählt euch 2 kleine Geschichten. Noch ehe ihr sie verlasst, wird sie euch den Weg zu einem anderen, rätselhaften Ort weisen. Schaut auf die Brache. Hinter euch stehen Häuser. In einem dieser Häuser wohnte ein Arbeiter. Der Name der Familie stand an der Tür. Seine Frau erzählt, dass er 1968, kurz vor der Ölkrise, nach Hamburg kam. In Wilhelmsburg gab es billige Wohnungen. Die Häuser im Reiherstiegviertel waren marode. Er kam aus dem Osten der Türkei. Er war arm. Er wurde angeworben übers Arbeitsamt. Er stand in Unterhosen in einem Raum mit 20 anderen. Sie schauten seine Zähne an, ob alle da sind. Das war ein deutscher Arzt. Ein Dolmetscher übersetzte. Manche wurden nicht genommen. Sie wurden wieder nach Hause geschickt. Er wurde genommen. Die norddeutsche Affinerie brauchte Arbeiter, billige Arbeiter, die kein Deutsch konnten. Arbeiter, die nicht nachfragen, was sie tun. Er arbeitete in der Hoffnung, genug Geld zu machen, um wieder zurückzukehren. Aber seine Arbeit warf nicht viel ab für ihn und seine Familie. Es reichte für ein Leben ein wenig reicher als das Leben zuvor. Es war eben kein Leben auf dem Land mehr, sondern ein Leben auf einem ehemaligen Land, das nun industrialisiert ist, Wilhelmsburg. Zwischen den Gründerzeithäusern ging er viele Jahre durch diese Straßen zur Arbeit. Zuerst konnte er noch die Straßenbahn nehmen. Eines Tages, viele Jahre später, wurde ihm schwindelig. Immer wieder. Dann fiel er um und kam ins Krankenhaus. Seine Frau fürchtete, dass er nicht mehr gesund wird und stirbt. Aber nach 2 Wochen auf der Intensivstation erholte er sich. Später hat der Arzt gefragt: Woher kommst du? Er antwortete: Ostanatolien. Der Arzt diagnostizierte: Das Gift hast du von dort mitgebracht. Nach 28 Jahren in der norddeutschen Affinerie. Er ist zu einem Rechtsanwalt gegangen und musste um seine Rente klagen. Er war immer gesund gewesen, nun war er krank und durfte nicht wieder arbeiten. Aber er wollte. Er stand kurz vor der Rente. Die Rente wäre geringer ausgefallen. Er ist immer noch arm. Diese Brache erzählt eine andere Geschichte. Hier standen die Sanitas-Werke. Sie gaben der Straße ihren Namen. Die Werke sind verschwunden, der Name blieb, wie das Gift, mit dem die Sanitas-Werke den Boden verseuchten. Seit Jahren ist die Brache eingezäunt, aber niemand will hier bauen, denn die Sanierung des Bodens kostet Millionen. Ein Anwohner sagt: Solange hier keine Yuppie-Lofts gebaut werden, wird das wohl niemand machen. Verlasst diesen vergifteten Ort wieder. Es wartet jemand auf euch. Er sitzt in einem Café an der Währingstraße. Der Name des Cafés besteht aus 3 Buchstaben. Seht ihr den Spruch an der grauen Wand? Nils, I love you. Alle 3 Buchstaben des Namens des Cafés sind in diesem Spruch enthalten. Beeilt euch, die geheimnisvollen Inseln werden nicht mehr lange zu euch sprechen. Achtet auf eurem Weg auf jedes Detail. Wie ihr die Person, die auf euch wartet, erkennt, das wird sich schon ergeben.